Hör noch einmal zu. Über welche Spielsachen sprechen Benno und seine Mutter? Markiere sie. Mama, guck mal, das Auto hier ist super. Benno, wir suchen noch ein Geschenk für Anna. Autos mag sie nicht. Okay, okay. Oh, Mama, komm. Das sind Computerspiele. Das ganze Regal. Oh, das Computerspiel ist toll. Fabian... Benno, bitte, hör auf. Wir suchen noch ein Geschenk für Anna. Computerspiele mag sie nicht. Okay. Guck mal, ich habe was für Anna. Ein Puppenhaus. Groß und rosa. Das Puppenhaus ist wirklich groß. Zu groß. Mama, und wie wäre das? Und was ist das? Ach, Benno, Benno.